Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir schreiben das Jahr 2022, der 11. Mai, und wir haben 5 nach 10, also 22 Uhr und 5 Minuten. Ja, ich hatte ja die letzten Male mal ein paar Lieder hochgeladen, die ich geschrieben habe. Und ja, also heute war wieder richtig geiles Wetter. Also die letzten 3 Tage, ja gut, vorgestern war nicht so schön, war ein bisschen bedeckt, aber heute war wieder richtig herrliches Wetter. Ich liege gerade im Bett und ja, ich habe heute nochmal meine Ex angeschrieben über Facebook. Sie liest es zwar, also man kann ja sehen, ob sie es gelesen hat. Und ja, es ist gelesen schon, weil dann geht dann in den Messenger, geht dann halt das Profilbild runter und dann kann ich davon ausgehen, dass sie das im Messenger auch gelesen hat. Und ja. Ich kann es kaum erwarten, bis wir den 20. haben, weil da habe ich Termin bei meiner Hausärztin und sie soll sich mal einen Brief angucken, habe ich ja schon mal gesagt, und dann mal ihre objektive Meinung dazu sagen. Sagt man objektiv? Ich weiß es nicht. Ach ja, im Moment bin ich so ein bisschen deprimiert, ich weiß auch nicht warum, irgendwie. Doch, ich weiß schon warum. Weil ich so eine dicke Plauze bekommen habe. Ich sag, normalerweise schäme ich mich ja nicht, mich im Freibad, Strandbad in Badehose hinzulegen. Aber mittlerweile ist es mir doch ein bisschen peinlich, weil mir passt nichts mehr. Ich habe 3 T-Shirts und die ich im Moment anziehe, in den anderen komme ich nicht rein und lauf eigentlich auch nur in Jogginghosen rum und ich bin so fett geworden, Mann. Ich bin so fett geworden. Eigentlich nehme ich mir jedes Jahr vor, für die Sommerferien wieder 10 Kilo abzunehmen. Dieses Jahr habe ich es auch schon wieder verpasst. Aber ich bin ja auch schon seit 3 Jahren nicht beim Sport. Ne? Seit 3 Jahren bin ich nicht beim Sport. Wegen diesem scheiß Corona und ja, immer wieder Ruhepausen und im August werde ich wieder regelmäßig zum Sport gehen, also mindestens 2-mal, 3-mal die Woche, vielleicht das Wochenende auch. Und dann kann ich auch wieder in die Sauna gehen und dann kann ich auch wieder ganz schnell abnehmen. Hoffe ich und ich schäme mich schon ein bisschen. Ein bisschen viel. Im Moment habe ich ja keine Freundin, die mich nackt sieht, die mich nackt sehen würde. Ich glaube, ich werde mich nur noch im Dunkeln ausziehen. Naja, so. Gibt es noch was Wichtiges? Eigentlich nicht. Also Wochenende ist wieder meine kleine Süße bei mir, mein Shelty. Und dann wird wieder gelaufen. Heute bin ich auch, glaube ich, 17.000 Schritte. Also waren schon ein paar Kilometer heute. Und Halleluja, ich versuche jetzt ein bisschen die Äuglein zuzumachen und ein bisschen abzuschalten. Obwohl ich sagen muss, meine neue Matratze, Härtegrad 4, Bombe. Also da schlafe ich auch fast durch und ja, mal gucken. Also im Moment ist, wie gesagt, ich hoffe am 20. nächste Woche, dass meine Hausärztin mir das bestätigt, was ich vermute und dann kann ich eigentlich auch darauf zählen, auf ihre Aussage oder auf ihre Diagnose, ob sie das genauso einschätzt wie ich. Und ja, vielleicht kriege ich auch schon früher Bescheid. Und dann kann ich mein Leben endlich genießen und leben. Und ja. Und auch, ja. Ich wollte gerade sagen, den Kontakt zu meinen Kindern, Nee, das ist falsch angefangen. Dann gebe ich es auch dran, Kontakt zu meinen Kindern aufzubauen. Und die Mütter wollen das nicht. Und ja, dann muss ich das wohl über wohl oder übel akzeptieren. Und wie gesagt, ich habe alles versucht. Und naja, wenn sie nicht wollen, dann. Ach. Ja, das macht mich schon ein bisschen traurig, wirklich. Ich bin ja kein, hab ja kein Herz aus Stein, ne? Bin ja ein Mann. Und Männer haben auch Gefühle, ne? Und, aber, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das macht mich alles so traurig und wirklich so depressiv. Und, ich sag, hätte ich meinen kleinen Schildchen nicht hier, also, pfuh, keine Ahnung, also. Ach ja, Leute, alles nicht so einfach. So, ich bin jetzt raus und versuche jetzt was zu schlafen und ja, bleibt mir gewogen und wir hören uns, ne? Ich sage, im Moment gibt es eigentlich nichts Neues, Gravierendes zu erzählen. Aber freut mich, dass sich immer mehr Leute meinen Podcast anhören. Ich kann das ja sehen. Gestern waren 355 Aufrufe. Macht mich schon ein bisschen stolz, ne? So, bleibt mir gewogen und eine gute Nacht wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Nochmal. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wie gesagt, ich schneide hier nichts mehr raus. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Gute Nacht, 7 Minuten sind voll. Ich bin raus. Ciao. -i.